Oh, ist mir gerade das Handy runtergefallen. Im Moment. So, bin ich live? Ich denke mal schon. Moin, moin. Wir haben 19:36 Uhr, den 28.03. Das Wetter ist ja. Dementsprechend war heute ja, eigentlich relativ schön und irgendwie keine Ahnung, irgendwie läuft es im Moment relativ beschissen. Mein Sohn ist 18 geworden. Meine andere Ex ist mir heute in der Stadt über den Weg gelaufen, hat sich direkt ihre FFP2-Maske übers Gesicht gezogen, dachte, ich würde sie nicht erkennen, aber ich habe sie erkannt und hat ihren neuen Macker dabei gehabt, keine Ahnung, Macker Nummer 13, 15. Ich habe irgendwie mal aufgehört zu zählen. Ja, das hat so getan, als ob sie mich nicht sieht. Und ja, alles. Moment, ich muss mal irgendwas gucken hier. Ich muss irgendwas auf dem Handy gucken, auf meinem anderen Handy. Quatsch. Moment. Scheiße. Moment, ich bin gleich. Ich bin ja noch da. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau. Mein anderer Sohn ist jetzt 13 geworden. Am 26.01. und wie gesagt, bin ich heute in der Stadt begegnet mit ihrem neuen Macker und ja, hat halt so getan, als ob sie mich nicht sieht. Wie gesagt, hat sie schnell ihre FFP2-Maske aufgezogen und ja, meine Tochter will ja keinen Kontakt zu mir haben und mein anderer Sohn ist ja 18 geworden. Und ja, habe halt die letzten Tage, Wochen nochmal versucht, über Facebook meine Ex-Freundin anzuschreiben. Also, was heißt versucht? Ich habe es ja gemacht. Habe ein paar Sprachnachrichten rüber geschickt, aber da kommt keine Reaktion und hab ihr auch gesagt, die 17 Jahre, oder waren es 16, ich glaube eher 17, ich glaube, sie hat mich schon verlassen, wo er ein Jahr alt war, wo ich damals diese schwere Tumorkrebs-OP hatte, wo ich aussah wie John Merritt, der Elefantenmensch, und wo ich, ja, Sachen gemacht habe. Hab sie belästigt und so, die mir dann wirklich im Nachhinein leid getan haben. Und naja, man geht in eine Routine-OP, die eine halbe Stunde dauern sollte. Daraus sind dann 14 Stunden geworden, wo man mir dann die Gesichtsnerven entfernt hat und Sache, dann sah ich halt aus wie John Merry, der Elefantenmensch, und entstellt wie ja, ein Monster aus der Geisterbahn. Und wie gesagt, habe jetzt die letzten Tage, Wochen nochmal versucht, Kontakt zu meiner Freundin aufzunehmen, mit der ich den Sohn habe, der 18 geworden ist. Und ja, aber also es kommt. Jetzt muss ich wieder gehen. Sorry, aber ist ja auch schon Abend. Und Ja, also das tut mir sowas von weh. Also sage ich, darf da gar nicht drüber nachdenken, weil sonst wäre ich den ganzen Tag nur am Heulen. Und wie gesagt, die Zeit, die kann mir keiner mehr zurückgeben. Die ist futsch. Ne? Die ist futsch. Und wie gesagt, ich kann also nur anbieten, Moment, ich kann nur immer wieder anbieten, dass wir uns mal aussprechen oder ob wir uns mal aussprechen können, aber ich muss doch mal gehen, sorry. Sorry. Kann nur anbieten, dass wir uns nochmal aussprechen. Aber wie gesagt, die Zeit, die ist weg. Die Zeit ist weg. Bei all meinen Kindern. Die Zeit ist weg. Alles, der erste Kuss, der erste Sex, der erste Rausch, wo man als Vater hätte vielleicht mit seinem Kind drüber reden könnte. Gut, beim Sex reden die Kinder immer mit ihren Frauen oder mit ihren Müttern. Und ja, aber. Sorry. Und das tut mir wirklich, wirklich, wirklich sowas von weh. Auch heute wieder, sag, meine Ex in der Stadt, ne? Gut, unser Sohn war nicht mit dabei. Ich weiß auch gar nicht, ob ich so schnell reagiert hätte, sie anzusprechen. Sag, hey, bleib mal stehen. Ne? Aber sag sie, ich habe sie auch erst zu spät entdeckt, das muss ich dazu sagen. Wir waren gefühlt einen halben Meter auseinander. Da hat sie sich schnell ihre FFP2-Maske übers Gesicht gezogen. Aber ich habe sie trotzdem erkannt. Ja, gut. Sie hat sich jetzt bei Facebook gelöscht. Hat aber eine neue Adresse, ist da los weggezogen, wo sie gewohnt hat. Aber die Adresse habe ich auch. Man kennt ja immer jemanden, der jemanden kennt. Ja, vielleicht fahre ich die Tage da mal mit dem Fahrrad vorbei und guck mir mal an, wo sie jetzt lebt mit unserem Kind. Und ich sage, das war auch so krass. Das war so krass. Also nicht so krass wie mit meiner Ex aus Düsseldorf, aber das war. Boah. Aber die hat mich dann zum Schluss wirklich gebrochen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nach Solingen gezogen oder erstmal nach Oldenburg gezogen, dann wieder zurück nach Solingen. Dann es tut mir so leid. Dann wieder zurück nach Oldenburg und dann, nee, du. Geht doch nicht, dann in einer Drogenhöhle gewohnt und. Uah. Aber das habe ich, glaube ich, schon mal in einem meiner Podcasts erzählt. Aber wenn das nicht sein sollte, dann mache ich das nochmal. Hab ja Zeit. Ja. So, ich habe immer so die Pflegefälle. Ich habe ja so ein Helfersyndrom, ne? Wenn ich die Mädels dann, Frauen dann aufgepäppelt habe und sie wieder geistig fit in der Rübe sind, dann werde ich halt dann verstoßen, rausgeworfen und dann, ja, ab und zu könnte man ja doch mal ein bisschen Chaka-Chaka machen und, ach, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann. Naja, ich muss auf jeden Fall, ja, ich muss nicht, aber. Ja, wenn ich was verspreche, halte ich es ja. Ne? Und ich müsste eigentlich morgen zum Jugendamt, ja. Oldenburg, ein paar Papiere abgeben. Aber ich erwarte noch ganz wichtiges Paket morgen, was ich auch später abholen könnte. Aber ich werde das mit dem Jugendamt am Donnerstag, denke ich, machen, wenn ich meine Süße habe und dann können wir in die Stadt laufen und Wenn es das Wetter zulässt und ich könnte so heulen. Ich trinke ja nicht viel, ne, aber ich muss mir jetzt so ein, zwei Whisky Cola trinken, weil meine Süße ist nicht da. Wenn meine Süße da wäre, dann würde ich nichts trinken, weil ich möchte nicht mit einer Fahne, oder sagen wir mal, ich würde erst ab 21 Uhr mir ein Whisky Cola trinken und nicht jetzt um Viertel vor acht, weil ich möchte nicht mit einer Fahne Leute entgegenlaufen, wenn ich Gassi gehe, weil so viel Anstand habe ich auch noch. Ne? Aber da ich jetzt alleine bin, kann ich mir jetzt ein, zwei Whisky Cola trinken und ich weiß, das ist nicht der richtige Weg, aber ich bin ja absoluter Einzelgänger. Ne? Ich habe ja keinen, mit dem ich mich mal aussprechen könnte, kann, außer meinem Therapeuten. Aber das ist auch nicht das Wahre oder wäre nicht das Wahre. Ne? Und ich habe keinen, mit dem ich reden kann hier. Gut, ich könnte vielleicht mit der Hundebesitzerin sprechen, aber ich sage immer, ja, erstens mal sind die Sachen zu lange her. Und es müsste eigentlich jemand aus dem Umkreis von damals sein, der die andere Person auch kennt. Ne? Und ich sag, man kann immer zu dem anderen sagen, du, alles läuft gut. Aber sag, dafür sind zu viele Jahre ins Land gezogen. Und ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Wer weiß, wie lange ich noch lebe. Vielleicht bin ich ja in, oh, keine Ahnung, in ein paar Jahren schon tot, ne? Also der einzigste Lebenswillen, keine Ahnung, ob das jetzt richtiges Deutsch ist, der einzigste Lebenswillen ist bei mir mein Pflegehund. Wenn ich meinen Pflegehund nicht hätte, dann, gut, ich würde mir niemals das Leben nehmen, aber der einzigste Lebenswille ist bei mir, dass ich mich immer auf meine Süße freue, ne? Und da sie ja nur oder noch, ich glaube, 6 Jahre alt ist oder 7, 6 Jahre alt ist, habe ich also noch, ja, oder hätte ich noch 10 Jahre vor mir, wo ich mich um die Kleine kümmern darf, hätte, dürfen, können, wollen, müssen, keine Ahnung, scheiß Deutsch. Und ja, deshalb, das ist. Das geht mir alles. Ich hoffe, es ist nicht so laut. Meine Waschmaschine läuft gerade hier. Wie gesagt, das geht mir alles so nahe. Und auch so die Sprüche von meinen Ex-Frauen damals. Das, was deine Ex gemacht hat, würde ich niemals machen. Ich würde dir niemals verbieten, dein Kind zu sehen. Ja, scheiß drauf. Ne? Aber egal, es ist, die Zeit kann mir keiner mehr zurückgeben. Ja, vielleicht lade ich das morgen hier runter über Computer. Dann tue ich das auf meinem Podcast. Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Und dann lade ich das dann morgen hoch ja. Schauen wir mal. Ne? So, thank you for watching. Have a nice day. Ja, vielleicht meldet sich ja doch die eine oder andere Ex mal bei mir und sagt, hey, hast du Lust, dein Kind zu sehen? Aber ich glaube, das ist Träumerei und einfach da vor der Tür zu stehen. Ich glaube, erstmal würde mein Kind einen Schock bekommen. Zweitens mal, keine Ahnung, ob das die Polizei gerufen werden würde, obwohl ich ja der Vater bin. Ich habe ja keine Auflagen, dass ich mich dem Kind nicht nähern darf. Ne? Also da gibt es keine Auflagen gegen mich. Aber sagt, das muss ja in einem humanen Rahmen, in einer humanen Umgebung stattfinden. Na gut, Moment eben. Ja, so. Hatten Aschenbecher vergessen. Na gut, ich bin raus für heute vielleicht, nein, nicht vielleicht, wenn ich das ist immer so kompliziert, von Facebook runterzuladen, dann aufs Handy zu speichern, dann auf meinen Podcast hochzuladen. Das ist schon eine Frickelei immer aber ich habe jetzt Zeit. Ne? So, nochmal. Thank you for watching. Thank you for listening. Ist ja ein Watching, Listening Video. Kann man sehen, wie man will. Und ja, bleibt mir gewogen. In diesem Sinne, euch allen noch einen angenehmen Abend mit euren Freunden, Verwandten, Bekannten oder wer auch sonst immer bei euch ist. Ne, wünsche euch Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Ciao.